Was you gerade machen, but Eiern zu Hühner, wie let it krachen. I feel me bestens, wenn I sie bügel, cause I have a fable für wildes Geflügel. I need nix zu essen, I don't need a trunk. Höchstens wat vor se in Scheidenentzündung. Wat vor se Land wird die Krume vom Acker. That is for me, so Hühnergegacker. Gimme, gimme, gimme, gimme more Huhn. I love the Hühner to shoot. Gimme, gimme, gimme, gimme more Huhn. More Hühner make feel me gut. The second is grüner, the third goes kein Segeln, mein Hobby ist Hühner. Wenn I'm erfolglos, I kreis am Tränchen, and jump im Dreieck wie ein halbgares Hähnchen. Ha ha ha, Hühner, I want them, zack zack, I say puck puck puck, and say gack gack gack. I tell all the Hühner, and that is a Kürzel, IWDB. Ich will deinen Würzel. Gimme, gimme, gimme, gimme more Huhn. I love the Hühner to shoot. Gimme, gimme, gimme, gimme more Huhn. More Hühner make feel me good. For you in the language of the Hühner. Hu hu hu hu. Cock cock cock cock cock cock cock cock cock cock cock cock. Uh-huh. Cock cock cock cock cock cock cock cock. Sometimes I leave a Hühnchen, I say